Aber ich würde gern mit Ihnen über solche Fragen sprechen. Warum? Nun, ich habe in meinem Leben einen gewissen Punkt erreicht, an dem ich nicht weiterkomme. Ich möchte mich gern wieder mit diesen Themen beschäftigen. Welchen Punkt meinst du? Ich kann die Frage nicht beantworten und blicke ebenfalls zur Eidechse, die nun keck den Kopf neigt und blitzschnell zwischen den Steinen verschwindet. Tekas schaut zu mir herüber. Es ist sehr kompliziert. Ich bewundere die Religionen, denn sie versuchen einen Weg zum Eigentlichen zu unternehmen, zur Einheit. Jede Religion hat Recht, auf ihre Weise. Allein ich kann ihre Lehre nicht vollends teilen. Ich glaube nicht, dass sie die ganze Wahrheit verkünden. Und so stehe ich da, jemand, der seine eigene Sicht auf diese Dinge hat und mag nicht über andere Sichtweisen urteilen. Ja, es ist gerade diese meine Sicht, die mir jene Urteile unmöglich macht. Und selbst wenn ich urteilen wollte, ich könnte es nicht, denn meine Sicht hat sich aus sich selbst heraus ergeben. Sie ist aus einem Zustand hervorgegangen, der mit dem Bewusstsein allein nicht zu fassen ist. Wie soll ich da etwas erklären und vermitteln? Ich scheine Tekas betrübt anzublicken, denn er macht ein mildes, tröstendes Gesicht. Auch ich kann dir keine Antworten geben, denn Antworten sind immer Teile eines Gedankengebäudes, und Gedankengebäude sind nur Konstruktionen. Der Mensch braucht diese Konstruktionen, um die Dinge besser zu verstehen, doch im gleichen Maße verhindern sie, dass er die Dinge wirklich versteht. Er wird auf seine Konstruktionen zurückgeworfen und müsste sie, kaum dass er sie hat, eigentlich halb vergessen, um sich den Dingen selbst wieder zuwenden zu können. Aber wäre das nicht schon eine erste Aussage über die Religionen im Allgemeinen, dass sie etwas Spirituelles, Grenzenloses, Höheres beschreiben wollen, das sich nicht beschreiben lässt? Ja, und du siehst, dass eine Kritik hier unweigerlich ins Leere stößt. Außerdem gibt es das Problem der Überlieferung. Es ist unklar, was die Religionsstifter gesagt haben und was später, aus unterschiedlichen Gründen, hinzugesetzt oder gestrichen worden ist. Außerdem ist die Sprache selbst ein großes Problem. Sie ist ungenau und missverständlich. Die Wortwahl, die Grammatik, das gesamte System der Sprache verfälscht unweigerlich einen Eindruck. Die Sprache gibt ihm eine Richtung, präzisiert etwas und vernachlässigt etwas anderes. Ja, sie erschafft etwas ganz und gar Neues. Dazu kommt, dass jeder die Worte etwas anders versteht, denn jeder hat seine eigenen Erfahrungen, seinen eigenen Fokus, sein eigenes Sprachverständnis. Aus diesen Gründen werden religiöse Texte unterschiedlich gedeutet. Ja, und dies führt wieder zu großen Problemen. Die Gläubigen handeln unter Umständen der religiösen Lehre zuwider und können gleichzeitig auf das gedruckte Wort verweisen, das ihnen aus ihrer eigenen Sicht betrachtet Recht gibt. Sie können sogar wissentlich gegen die Lehre verstoßen, indem sie manche Passagen betonen oder so interpretieren, dass sie eine Rechtfertigung für ihre eigenen Pläne erhalten. Zudem gibt es Gläubige, denen es nicht gelingt, über die Sprache hinauszublicken und das Eigentliche, was gemeint ist, mit ihren Sinnen in der Welt wiederzufinden. Sie werden zu Gefangenen des Textes, ohne seine eigentliche Bedeutung zu begreifen. Aber trotz dieser Probleme lassen sich doch Dinge andeuten und Eindrücke vermitteln. Man kann etwas darstellen und abbilden, immer mit dem Vorbehalt, dass es nur Darstellung und Abbildung ist. Möglicherweise. So bitte ich Sie, Ihre Sicht darzustellen. Tekas lacht. Das wird mir nicht gelingen. Doch wie soll ein Mensch dann von anderen lernen? Tekas blickt mit freundlichen Augen zu mir herüber und schweigt. Sprechen Sie einfach so, als würden Sie mit sich selbst sprechen. Sie haben gesagt, dass der Mensch Gedankengebäude braucht, um die Dinge zu verstehen. Dann aber müsste er sie halb wieder vergessen. Nun, ich werde mich bemühen, wieder zu vergessen. Tekas lacht erneut. Er blickt eine Weile über das Tal hin. Es wird mir nicht gelingen, sei dir dessen bewusst. Aber ich will es gern versuchen. Ich bitte Sie, äußern Sie frei Ihre Kritik. Was haben Sie im Aachener Dom empfunden? Ich empfand ein Grauen. Ich sah eine Präsentation der Macht, eine Vermählung geistlicher und weltlicher Gewalt. Neben dem Karlsschrein befindet sich dort der Marienschrein, neben der Heiligen Kanzel der Königsthron. Ich empfand die Herrschaft über Gläubige und Untertanen, eine Strenge und Unerbittlichkeit, ein Gefühl des Höheren, das verbunden war mit Schrecken und Verzweiflung. So sehr ich das Bauwerk bewunderte, so sehr gab mir das Symbolische zu denken, das Blut Christi und das Blut des Krieges. Ich empfand das Ganze als eine Art spirituelle Legitimierung von Raub und Mord und Unterwerfung. Warum können Religionen Gewalt ausüben und Gräuel begehen, obwohl sie doch Liebe predigen? Weil sich ihre Lehren umdeuten lassen und weil sie einen eigenen Machtwillen entwickeln. Dies ist ein großes Problem, das sich bei allen Religionen in unterschiedlicher Form nachweisen lässt. Wenn wir über Europa sprechen, so sprechen wir über drei große prägende Religionen, über das Christentum, den Islam und das Judentum. Sie entstammen derselben abrahamitischen Wurzel und in ihrem Zentrum steht die gleiche Grundannahme, die meiner Ansicht nach falsch ist und jenen Machtwillen verursacht. Welche Grundannahme meinen Sie? Die Annahme, dass es einen allmächtigen und allwissenden Gott gebe. Wie? Ich bin verblüfft. Tekas hat gesagt, er könne nicht alles loben, und nun kritisiert er den wichtigsten Aspekt jener drei Religionen. In den Schriften dieser Religionen wird Gott als ein Herrscher über Himmel und Erde beschrieben, als ein Allerbarmer, ein liebender und strafender Vater, der Verfügungsgewalt besitze über den Tag des Gerichts. Diese Grundannahme, dieser Herrschaftsgedanke prägt die religiösen Lehren. Er verästelt sich zu einem Baum der Hierarchie. Er durchzieht das gesamte religiöse Gebäude und ermöglicht es nach innen, Druck auf die Gläubigen auszuüben und nach außen ein Imperium zu errichten. In dieser Idee ist der Machtwille bereits enthalten. Ja, sie bietet sogar die Möglichkeit, im Namen Gottes zu kämpfen und gewalttätig zu handeln, ohne schuldig zu werden. Hier können religiöse und individuelle Machtziele Hand in Hand gehen. Und in dieser Idee liegt ein Ausschließen der Andersgläubigen oder Nichtgläubigen, das zu Geringschätzung und Hass führen kann. Nur dort kann ich dieses Herrschaftsprinzip loben, wo es dazu beigetragen hat, das Leben zu schützen und allgemeine Rechte durchzusetzen. Warum glauben die Menschen überhaupt an die Religionen? Dies ist eine kaum zu beantwortende Frage. Die Religionen enthalten viele Wahrheiten. Sie öffnen die Sicht auf etwas Höheres, bieten Räume der Ruhe und Konzentration, bieten Hilfe und Schutz, geben moralische Grundlagen. Sie prägen Kulturen, Traditionen, soziale und gesellschaftliche Strukturen. Sie erzeugen Bilder, Geschichten. Sie beeinflussen die Musik, die Kunst, die Literatur. Sie ritualisieren, verinnerlichen, erzeugen Erfahrungen. Dann wieder üben sie Druck aus, sind präsent, fordern und verlangen. Es gibt in der Wirkung der Religionen einen Aspekt, den ich hervorheben will. Der Glaube nimmt dem Menschen die Last seines Bewusstseins. Der Gläubige gibt sich hinein in eine Erklärung der Welt, in einen Sinn des Daseins und sieht ein über den Tod hinausreichendes Lebensziel, ein jenseitiges Sein. Der Mensch wird ein Stück weit bewusstlos, wenn er die religiöse Lehre annimmt. Er übergibt sich einem System und gewinnt im Gegenzug eine innere Sicherheit. Das Leben des Menschen ist zwar immer noch voller Widrigkeiten, aber im Großen fasst ihn das Vertrauen, dass alles gut werde. Hier wird ein tiefes Verlangen des Menschen angestoßen, der Wunsch, in dieser Welt aufgehoben zu sein. Und dahin hat die Entwicklung geführt. Der Mensch ist nicht mehr aufgehoben in der Welt. Er ist aufgehoben. Er muss es nur erkennen. Nun beginnt Tekas über einige geschichtliche Entwicklungen zu sprechen, die das Gefühl einer Entfremdung, eines Nicht-Aufgehobenseins verstärkt hätten. Er erwähnt die europäische Aufklärung, die versucht habe, den Einfluss der Religionen zurückzudrängen und der Vernunft eine zentrale Stellung einzuräumen. Dies habe zu vielen unterschiedlichen Strömungen geführt, habe sich im 19. Jahrhundert zu einer Sinnkrise ausgewachsen, zu einer Krise des Ichs. Es habe vielfältige neue Schwerpunkte gegeben, die Ideologien, den Nationalismus, Spiritualismus, die technischen Entwicklungen, die Wirtschaft, die Wissenschaft, die Militarisierung, die Unterhaltungsindustrie. Eine pluralistische Welt sei entstanden, die viele Möglichkeiten biete, doch seien die eigentlichen Schwierigkeiten zu allen Zeiten die gleichen. Der Mensch müsse sein Leben erhalten und er habe ein Bewusstsein. Und man könne sagen, mit dem Bewusstsein sei die Verwirrung in die Welt getreten. Komm, sagt Thekas irgendwann, wir trinken etwas. Er erhebt und entfernt sich, um mit zwei geschnitzten Holzbechern und einem Krug Kwas zurückzukehren, einem rötlich-braunen Brotbier. Wir stoßen an und trinken. Ich nehme einen großen Schluck. Kwas schmeckt säuerlich und süß. Schon bald breitet sich ein angenehm erfrischtes Gefühl in mir aus. Wir werfen kleine Steinchen in das Tal, während sich langsam der Abend ankündigt. Ein orangerotes Licht leuchtet über die Berge. In den Abendstunden schrieb ich meine Skizzen ins Reine. Hekuba rührte in einem kupfernen Topf und lächelte zu mir herüber. Ich weiß nicht, ob auch ich lächelte. Zu sehr schwirrte mir der Kopf. Ich dachte, das meiste von Thekas Ausführungen erhascht zu haben. Jetzt jedoch grübelte ich über meinen Aufzeichnungen und konnte sie nicht vollends übertragen. In der Nacht träumte ich von einem Affen, der das Gesicht des Gurus hatte. Er sprang von Baum zu Baum, schwang sich einen Ast hinauf und schaukelte zwischen den Zweigen. Mit Kopfschmerzen erwachte ich. Die Hähne hatten geschrien.